Am Anfang von alledem standen freilich zwei Produktionen des Süddeutschen Rundfunks, dessen Chefdramaturg Jochen Schaale sich seit den 60er Jahren um den Autor bemüht hatte. 1973 kam es zu einer Inszenierung des Lehrstückpoems »Der Horatia« durch den SDR-Oberspielleiter Otto Düben. 1978 realisierte Heiner Müller selbst im Stuttgarter Studio gemeinsam mit dem Filmregisseur Harun Farocki die Hamlet-Maschine. Es waren die ersten westdeutschen Radioproduktionen von Texten Heiner Müllers und sie stehen im Mittelpunkt der heutigen Sendung. Peter Zwetkow, als Nachfolger von Karl Tschucker, SWF-Hauskomponist in Baden-Baden, hatte 1973 für die SDR-Produktion des Horatias kontrapunktische Klangmontagen entwickelt. Sie waren der Auftakt für eine musikdramaturgische Auseinandersetzung mit Müllers Texten, die erst ein Jahrzehnt später von den erwähnten Komponisten als entscheidender Schlüssel zu ihrer radiophonischen Erschließung erkannt wurde. Als balladeskes Verspoem ohne Sprecherzuweisungen hatte Müller 1968 seinen Text geschrieben. Ein Lehrstück mit verschlüsselter Lehre, das unter dem Eindruck des Prager Einmarsches der sogenannten Bruderarmeen des Warschauer Paktes entstanden war, die den tschechischen Versuch beendeten, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu verwirklichen. Heiner Müller hatte dem Historiker Titus Livius einen Konfliktstoff entlehnt, der zu den bekanntesten Episoden der frührömischen Geschichte gehört und Entsprechungen zur Gegenwart enthielt. Die Ursendung der Hörspielfassung fand wenige Wochen nach der Uraufführung des Stückes statt, die in der Werkstatt des Berliner Schillertheaters von Hans Lietzau inszeniert wurde, der auch den erzählerischen Part der Radioproduktion übernahm.